Wie nicht anders zu erwarten gewesen war, endete der Feldzug gegen Aleph 7 mit einer schmählichen Niederlage, und wir schleppten uns nach zwei Kampagnen mit insgesamt 54 Toten und 39 Krüppeln in Richtung Heaven. Nur 12 Soldaten waren kampffähig geblieben, aber sie schienen nicht gerade wild darauf, das zu beweisen. Wir benötigten 3 Simultansprünge, um nach Heaven zu gelangen. Kein Schiff begab sich nach einem Gefecht direkt dorthin, auch wenn die Verzögerung manchmal zusätzliche Menschenleben kostete. Aber es war die einzige Welt außer der Erde, die der Feind auf gar keinen Fall aufspüren durfte. Heaven war ein schöner, ursprünglicher Planet, der uns vor Augen führte, wie die Erde vermutlich aussehen würde, wenn die Menschheit sie mit Respekt anstatt mit blinder Gier behandelt hätte. Urwälder, weiße Strände, unberührte Wüsten. Es gab einige Dutzend Städte, die entweder perfekt mit ihrer Umgebung harmonierten, eine war sogar völlig unterirdisch angelegt, oder vom kühnen menschlichen Erfindungsgeist zeugten. Ozeanus, in ein Korallenriff gebettet, 6 Faden Wasser über dem transparenten Dach. Boreas, auf ein Gipfelplateau in der polaren Öde getürmt. Und das legendäre Sky, eine riesige Kuranlage, die mit den Passatwinden von Kontinent zu Kontinent trieb. Wir landeten wie alle Ankömmlinge in der Dschungelsiedlung Threshold. Sie bestand zu 3/4 aus Kliniken und war die mit Abstand größte Stadt des Planeten. Aber das konnte man aus der Luft nicht erkennen. Die einzige Spur von Zivilisation war eine kurze Rollbahn, die unvermittelt auftauchte, ein schmaler, heller Streifen, verloren zwischen dem stattlichen Regenwald, der vom Osten herüberdrängte, und einem riesigen Meer, das den Horizont im Westen beherrschte. Sobald man jedoch in das Laubdach eindrang, war die Stadt nicht mehr zu übersehen. Niedrige Gebäude aus einheimischem Stein und Holz standen zwischen 10 Meter dicken Baumstämmen. Sie waren durch unaufdringliche Steinwege verbunden. Es gab nur eine breite Promenade, die in Serpentinen zum Strand hinunterführte. Sonnenlicht sickerte hier und da durch, und in der Luft vermischte sich der frische Geruch des Waldes mit der Salzbrise, die vom Meer herkam. Später erfuhr ich, dass sich die Stadt auf einer Fläche von über 200 Quadratkilometern ausbreitete und dass es in die entfernteren Gebiete, die zu Fuß nicht zu erreichen waren, eine U-Bahn gab. Auf Threshold herrschte ein genau ausgeklügeltes ökologisches Gleichgewicht. Man hatte den Dschungel in seiner ursprünglichen Form belassen, wo immer das möglich war, und nur seine gefährlichen und unangenehmen Seiten entschärft. Ein starkes Pressorfeld hielt große Raubtiere und alle Insekten fern, die nicht unbedingt für die Pflanzenbestäubung gebraucht wurden. Wir begaben uns zu Fuß mit Krücken oder in Rollstühlen in das nächste Gebäude, in dem sich die Klinikverwaltung befand. Das Krankenhaus selbst war unterirdisch angelegt, 30 Stockwerke tief. Jeder Neuankömmling wurde untersucht und bekam ein Zimmer zugewiesen. Ich bemühte mich um ein Doppelzimmer für mich und Mary Gay, aber darauf waren sie nicht eingerichtet. Man schrieb das Erdenjahr 2489. Also war ich 215 Jahre alt. Mein Gott, guckt euch das Fossil an. Von dem Arzt, der mich untersuchte, erfuhr ich, dass man meinen angesammelten Sold von der Erde nach Heaven überweisen würde. Mit Zinsen und Zinseszinsen machte das so viel aus, dass ich an der Schwelle zum Milliardär stand. Der Arzt meinte, ich würde hier auf Heaven genug Möglichkeiten finden, meinen Reichtum zu verprassen. Da sie die Schwerstverwundeten zuerst drannahmen, dauerte es ein paar Tage, bis sie mich in die Chirurgie einlieferten. Danach wachte ich in meinem Zimmer auf und entdeckte, dass sie eine Prothese auf meinen Beinstumpf transplantiert hatten, ein mit Gelenken ausgestattetes Gebilde, das für mein ungeübtes Auge genau wie ein Skelett von Bein und Fuß aussah. Es war von einem transparenten, mit Flüssigkeit gefüllten Sack umgeben und über Kabel mit einer Maschine am Fußende meines Betts verbunden. Ein gruseliger Anblick. Ein Assistenzarzt kam herein. »Wie fühlen Sie sich, Sir?« Ich wollte ihm schon sagen, er könne sich den Quatsch mit dem Sir sparen, weil ich die Armee endgültig hinter mir hätte und diesmal auch nicht mehr zurückkehren würde. Aber dann dachte ich, dass es vielleicht nicht schaden könnte, wenn er mich als den Rang höheren einstufte. »Ich weiß nicht recht, es schmerzt ein wenig.« »Das wird noch ganz höllisch schmerzen. Warten Sie ab, bis die Nerven zu wachsen beginnen.« »Nerven?« »Na klar.« Er machte an der Maschine rum und las die Anzeigeskalen auf der anderen Seite. »Was wollen Sie mit einem Bein ohne Nerven anfangen? Das würde wie ein toter Klotz an Ihnen hängen.« »Nerven. Richtige Nerven. Sie wollen doch nicht sagen, dass ich nur beweglich denken muss und das Ding gehorcht.« »Ja, aber sicher. Was sonst?« Er warf mir einen fragenden Blick zu und beschäftigte sich wieder mit der Maschine. Es kam mir vor wie ein Wunder. Ich hätte nie gedacht, dass die Entwicklung von Prothesen solche Fortschritte machen würde. Prothe was? Naja, künstliche Gliedmaßen eben. Ach, die Dinger, die manchmal in den alten Büchern vorkommen. Holzbeine, Haken und all das Zeug. Wie hatte dieser Typ es nur geschafft, an diesen Job zu kommen? Ja, Prothesen, bekräftigte ich. Wie dieses Ding an meinem Beinstumpf. Nun hören Sie mal gut zu, Sir. Er ließ das Klemmbrett mit dem Schreibblock sinken. Sie waren lange unterwegs. Das hier wird ein richtiges Bein, genau wie das andere auch. Nur, dass es nicht brechen kann. Funktioniert diese neue Technik auch bei Armen? Selbstverständlich, bei allen Gliedmaßen. Er begann wieder zu schreiben. Auch bei Lebern, Nieren, Mägen, was immer Sie brauchen. Nur bei Herzen und Lungen sind wir noch nicht so weit. Da verwenden wir bislang mechanische Ersatzorgane. Fantastisch. Dann würde auch Mary Gay einen neuen Arm erhalten. Er hob die Schultern. Für mich nichts Besonderes mehr. Das wurde schon so gemacht, bevor ich auf die Welt kam. Wie alt sind Sie, Sir? Ich sagte es ihm, und er pfiff durch die Zähne. Ich glaub es nicht. Dann sind Sie praktisch von Anfang an dabei gewesen. Sein Akzent war sonderbar. Die Worte stimmten alle, aber die Aussprache klang irgendwie falsch. Ja, ich habe den Epsilon-Feldzug mitgemacht, Aleph Null. Sie hatten zunächst die Kollapsare nach Buchstaben des hebräischen Alphabets benannt, in der Reihenfolge der Entdeckung. Als dann immer mehr von den Dingern auftauchten, waren sie gezwungen gewesen, die Buchstaben durch Zahlen zu ergänzen. Soviel ich wusste, waren sie mittlerweile bei J42 angelangt. Wow, echtes Altertum. Wie war das damals? Schwer zu sagen. Weniger Menschen, schöner eben. Ich war zuletzt vor einem Jahr, ach verdammt, vor einem Jahrhundert auf der Erde. Kommt ganz drauf an, wie man es sieht. Ich fand die Veränderung so entsetzlich, dass ich mich freiwillig zur Armee zurückmeldete. Ein Haufen Zombies. Tut mir leid. Er zuckte die Achseln. Ich war noch nie in der alten Heimat, aber die Leute, die von der Erde kommen, scheinen sie zu vermissen. Vielleicht haben sich die Verhältnisse inzwischen gebessert. Was? Sie wurden auf einem anderen Planeten geboren? Hier auf Heaven? Kein Wunder, dass ich mit seinem Akzent nichts anfangen konnte. Hier geboren, aufgewachsen und zum Militärdienst eingezogen. Er schob den Stift in die Tasche und faltete das Klemmbrett zu einem handlichen Päckchen zusammen. Jawohl, Sir. Ein Engel der dritten Generation. Der beste Planet in der ganzen UNAS. Aber die Pflicht ruft, Leutnant. Ich muss in der nächsten Stunde noch zwei Monitore überprüfen. Er ging und drehte sich an der Tür noch einmal um. Wenn Sie etwas brauchen, drücken Sie einfach auf den Knopf an Ihrem Nachttisch. Ein Engel der dritten Generation. Seine Großeltern, Einwanderer von der Erde, vermutlich zu der Zeit, da ich ein junger Spund von 100 Jahren gewesen war. Ich fragte mich, wie viele andere Welten sie kolonisiert haben mochten, während ich draußen im Weltall umhergegondelt war. Einen Arm verlieren und einfach nachwachsen lassen. Ich freue mich auf die Zukunft. Mit den Schmerzen behielt der Typ recht. Und das galt nicht nur für mein neues Bein, obwohl es brannte wie siedendes Öl. Um die Neubildung des Gewebes anzuregen, hatten sie mir Fremdzellen injiziert und die Abstoßungsreaktion des Körpers gedämpft. Deshalb brach an einem halben Dutzend Stellen Krebs aus, der in schmerzhaften Eingriffen separat behandelt werden musste. Ich fühlte mich ganz schön ausgelaugt, aber dennoch war es faszinierend, das Bein wachsen zu sehen. Weiße Fäden verwandelten sich in Blutgefäße und Nervenstränge, die erst ein wenig durchhingen, sich aber immer mehr strafften, als die Muskulatur um den Metallknochen wuchs. Da ich das Bein täglich vor Augen hatte, fand ich den Anblick bald nicht mehr abstoßend. Aber als Mary Gay mich zum ersten Mal besuchte, erlebte ich einen Schock. Sie durfte aufstehen und umhergehen, bevor sich die Haut an ihrem Arm neu gebildet hatte, und sah aus wie ein wandelndes Anatomiemodell. Aber ich kam darüber hinweg, und bald verbrachte sie täglich ein paar Stunden bei mir. Wir vertrieben uns die Zeit mit Spielen und Krankenhausklatsch oder saßen einfach da und lasen, während ihr Arm in der Klarsichtfolie allmählich Gestalt annahm. Mein Bein war bereits eine Woche von Haut überzogen, ehe sie die Maschine abklemmten und die Plastikhülle lösten. Es sah abstoßend hässlich aus, haarlos und leichenfahl, und war steif wie eine Eisenstange. Aber es funktionierte, mehr oder weniger. Ich konnte aufstehen und durch die Gegend schlurfen. Sie verlegten mich in die Orthopädie zum Aufbau- und Bewegungstraining. Eine elegante Umschreibung für etwas, das sich als langsame Folter erwies. Dabei wurde ich in eine Maschine geschnallt, die das alte und das neue Bein gleichzeitig beugte. Das neue leistete Widerstand. Mary Gay befand sich ganz in der Nähe. Auch ihr Arm wurde systematisch in die Mangel genommen. Für sie musste es noch schlimmer gewesen sein. Sie wirkte grau und eingefallen, wenn wir uns nachmittags trafen, um nach oben zu gehen und im Halbschatten auszuruhen. Während die Tage vergingen, verlor die Therapie allmählich ihren Schrecken und nahm den Charakter einer anstrengenden Gymnastik an. Bei schönem Wetter konnten wir jetzt beide schwimmen und verbrachten bis zu einer Stunde täglich im ruhigen, von einem Pressurfeld geschützten Meer. An Land humpelte ich immer noch, aber im Wasser kam ich schon gut zurecht. Das einzige aufregende Erlebnis auf Heaven, soweit es das für unsere im Kampf abgestumpfte Sensibilität überhaupt gab, hatten wir an diesem gut abgeschirmten Badestrand. Immer wenn Schiffe landen, muss das Pressurfeld für den Bruchteil einer Sekunde abgeschaltet werden. Andernfalls würden sie mit ziemlicher Wucht von der Barriere abprallen. Dabei kommt es hin und wieder vor, dass ein Tier den Weg durch die Sperre findet. Die gefährlichen Landgeschöpfe sind zum Glück im Allgemeinen zu langsam, um den kurzen Augenblick zu nutzen. Nicht so die Meeresbewohner. Der unbestrittene Herrscher der Meere auf Heaven ist ein fieser Bursche, den die Engel in einem Anfall von Originalität Hai getauft hatten. Dabei hätte er einen Schwarm echter Haie locker zum Frühstück verdrücken können. Das Exemplar, das schließlich durchschlüpfte, war ein mittelgroßes weißes Biest, das sich seit Tagen am Rand des Pressurfeldes herumgetrieben hatte, angelockt von all dem leckeren Protein jenseits der Barriere. Zum Glück ertönte 2 Minuten vor Abschalten des Feldes eine Warnsirene, so dass sich niemand im Wasser befand, als der Hai wie der Blitz hereingeschossen kam. Und das Hereinschießen konnte man durchaus wörtlich nehmen, denn er wäre in seiner Angriffslust beinahe gestrandet. Er bestand aus 12 Metern geschmeidiger Muskulatur, mit einem rasiermesserscharfen Schwanz an einem Ende und einer Kollektion armlanger Fänge am anderen. Die großen gelben Stielaugen ragten mehr als 1 Meter aus dem Kopf heraus, und das Maul war aufgesperrt so riesig, dass ein Mann bequem darin stehen konnte. Falls er lebensmüde war und seinen Erben ein imposantes Foto hinterlassen wollte. Da man nicht einfach das Pressurfeld ausschalten und warten konnte, bis das Monster wieder ins offene Meer hinausschwamm, organisierte das Freizeitkomitee eine Jagdpartie. Ich hielt nicht allzu viel von dem Gedanken, mich einem Riesenfisch als Hors d'œuvre anzubieten, aber Mary Gay war in ihrer Jugend in Florida oft mit der Harpune auf Unterwasserjagd gegangen und zeigte sich begeistert. Auch ich machte schließlich bei dem Spaß mit, nachdem ich erfahren hatte, wie die Leute vorgehen wollten. Die Sache erschien mir einigermaßen ungefährlich. Angeblich griffen diese Haie niemals Menschen in Booten an. 2 Teilnehmer, die diesem Seemannsgarn mehr vertrauten als ich, waren mit einem Ruderboot bis in die Nähe des Pressurfelds gerudert, nur mit einer Rinderhälfte bewaffnet. Sie warfen das Fleisch über Bord und sofort stürzte sich der Hai darauf. Das war das Signal für uns, in das Geschehen einzugreifen. Wir standen mit Flossen, Tauchmasken, Schnorcheln und Harpunen am Strand, 23 Idioten, die ein Abenteuer erleben wollten. Die Harpunen waren allerdings ganz schön mörderisch, mit Treibsätzen für eine größere Reichweite und Sprengladungen in der Spitze. Wir hechteten ins Wasser und tauchten in einer Phalanx auf den Hai zu, der mit seiner Mahlzeit beschäftigt war. Als er uns entdeckte, ging er nicht sofort zum Angriff über. Er versuchte vielmehr die Rinderhälfte zu verstecken, vielleicht um zu verhindern, dass sich einige von uns daran vergriffen, während er sich die anderen vornahm. Aber jedes Mal, wenn er ins offene Meer hinauszuschwimmen versuchte, stieß er gegen das Pressurfeld, was ihn zunehmend in Raserei versetzte. Schließlich ließ er die Rinderhälfte los, wirbelte herum und griff an. Von wegen Sport. Von einer Sekunde zur nächsten verwandelte er sich von einem Däumling am Ende des Pressurfeldes in einen schäumenden Riesen, der unaufhaltsam näher kam. Etwa 10 Harpunen trafen ihn, meine war nicht dabei, und rissen ihn in Stücke. Aber selbst nach einem gezielten oder glücklichen Kopfschuss, der ihm die obere Hälfte des Gehirns und ein Auge wegrasierte, ja selbst nachdem seine Innereien in einer blutgetrübten Bahn hinter ihm hertrieben, durchbrach er unsere Schützenkette, schloss seine Kiefer um eine Frau und zermalmte ihr beide Beine, ehe er endlich sein Leben aushauchte. Wir trugen die Ärmste halbtot an den Strand, wo bereits ein Ambulanzteam wartete. Man pumpte sie mit Blutplasma und schockverhütenden Medikamenten voll und brachte sie auf schnellstem Wege ins Krankenhaus. Sie überlebte und musste anschließend Höllenqualen ertragen, bis sich ihre Beine nachgebildet hatten. Ich fasste den Entschluss, die Jagd auf Fische in Zukunft anderen Fischern zu überlassen. Der Aufenthalt in Threshold gestaltete sich angenehm, sobald die Nachbehandlung keine Schmerzen mehr bereitete. Keine militärische Disziplin, viel Zeit zum Lesen und für andere Freizeitvergnügen. Aber es lag ein Schatten über dem Ganzen, da man offensichtlich nicht daran dachte, uns aus der Armee zu entlassen. Wir fühlten uns wie beschädigte Ausrüstungsgegenstände, die man überholte und aufpolierte, um sie erneut im Kampf einzusetzen. Mary Gay und ich hatten noch jeweils 3 Leutnantjahre zu dienen. Zunächst jedoch stand uns ein halbes Jahr Rekonvaleszenz zu, und zwar von dem Moment an, da unsere neuen Gliedmaßen voll funktionstüchtig waren. Mary Gay wurde 2 Tage vor mir entlassen, blieb aber und wartete auf mich. Mein rückständiger Sold wurde überwiesen. Er belief sich auf 892.746.012 Dollar. Vor 100 Erdenjahren wären das etwa 100 Milliarden Kalorien gewesen, genug, um eine Großfamilie ein Jahrtausend lang durchzufüttern. Damals. Zum Glück bekamen wir den Sold nicht in Banknoten ausbezahlt. Auf Heaven hatte man ein elektronisches Zahlungssystem eingeführt und ich trug mein Vermögen in einem kleinen Gerät mit Digitalanzeige herum. Wenn ich etwas kaufen wollte, tippte ich die Kontonummer des Verkäufers und den Geldbetrag ein. Daraufhin wurde die Summe automatisch umgeschaufelt. Das Gerät war nicht größer als eine dünne Brieftasche und auf meinen Daumenabdruck kodiert. Die Wirtschaftsgrundlage von Heaven bildeten Tausende von erholungssuchenden Soldaten, die alle Multimillionäre waren. Ein bescheidener Imbiss kostete allerdings 100 Dollar, ein Zimmer für eine Nacht mindestens das 10-fache davon. Da die UNAS den Reha-Planeten betrieb, war diese galoppierende Inflation eine einfache und ziemlich durchsichtige Methode, unser angesammeltes Vermögen zügig wieder in den Wirtschaftskreislauf einzuschleusen. Wir genossen das Leben, wenngleich mit einer Art verzweifelten Hektik. Wir mieteten ein Flugzeug und eine Campingausrüstung und erkundeten den Planeten in einer wochenlangen Entdeckungsreise. Wir durchschwammen eiskalte Flüsse und kämpften uns durch üppige Dschungel. Wir besuchten Steppen und Gebirge, Wüsten und polare Eisfelder. Wir konnten unser individuelles Pressorfeld so einstellen, dass wir uns völlig gegen die Umgebung abschirmten und beispielsweise nackt in einem Schneesturm schliefen oder die Natur so nahmen, wie sie war. Auf Mary Gays Vorschlag hin erklommen wir als letztes Abenteuer vor der Rückkehr in die Zivilisation eine Felsnadel in der Wüste und fasteten mehrere Tage lang, um zu meditieren und unsere Sinne zu schärfen. Oder, was ich eher glaube, unsere Wahrnehmung zu verzerren. Rücken an Rücken, in der sengenden Glut zu sitzen und über den trägen Fluss des Lebens nachzudenken. Dann zurück zu den Fleischtöpfen. Wir besichtigten jede Stadt des Planeten und jede hatte ihren eigenen Reiz. Aber dann kehrten wir doch nach Sky zurück, um dort den Rest unserer Urlaubszeit zu verbringen. Verglichen mit Sky war der Rest des Planeten ein Billigangebot. In den 4 Wochen, die wir dort verlebten, brachten Mary Gay und ich jeder gut eine halbe Milliarde Dollar durch. Wir spielten und verloren, manchmal an einem einzigen Abend mehr als 1 Million Dollar, aßen und tranken vom Feinsten, was der Planet zu bieten hatte, und testeten sämtliche Produkte und Serviceleistungen, die nicht so ausgefallen für unseren, zugegeben, antiquierten Geschmack waren. Jeder von uns hatte einen persönlichen Diener, dessen Gehalt den Sold eines Generalmajors um einiges überstieg. Verzweifelter Lebensgenuss, wie ich schon sagte. Wenn in diesem Krieg nicht bald eine radikale Wende eintrat, waren unsere Chancen, die nächsten 3 Jahre zu überleben, mikroskopisch klein. Wir waren erstaunlich robuste Opfer einer unheilbaren Krankheit und gaben uns alle Mühe, die Freuden eines ganzen Lebens in ein halbes Jahr zu stopfen. Wenigstens blieb uns der nicht geringe Trost, dass wir beisammen waren, egal wie knapp unsere Lebenszeit bemessen sein mochte. Aus irgendeinem Grund kam mir nie in den Sinn, dass man uns sogar das nehmen konnte. Wir saßen gerade bei einem leichten Lunch in einem Restaurant von Sky und betrachteten das Meer durch den transparenten Fußboden, als eine Ordonnanz hereingeeilt kam und uns 2 Umschläge aushändigte, unsere Marschbefehle. Wir waren aufgrund der Prüfungen, die wir auf Threshold gemacht hatten, befördert worden. Mary Gay zum Hauptmann, ich zum Major. Ich sollte eine Kompanie übernehmen, während sie eine Stelle als stellvertretender Kompaniechef erhielt. Aber es waren 2 verschiedene Kompanien. Sie wurde einer neuen Einheit zugeteilt, die man hier auf Heaven zusammenstellte, während ich mich vor der Übernahme meines Kommandos zur Schulung und Weiterbildung nach Sterntor begeben sollte. Lange Zeit brachten wir kein Wort hervor. »Ich werde protestieren«, sagte ich schließlich ohne große Überzeugung. »Sie können mich nicht einfach zum Kommandanten machen. Zum Kommandanten!« Sie schwieg immer noch. Uns war beiden klar, dass es sich nicht um eine vorübergehende Trennung handelte. Selbst wenn der Krieg vorbei war und wir die Erde nur in einem Abstand von wenigen Minuten verließen, würde die Geometrie der Simultansprünge Jahre zwischen uns auftürmen. Derjenige von uns, der später eintraf, würde einen Partner vorfinden, der vermutlich ein halbes Jahrhundert älter war, wenn er nicht bereits im Grab lag. Wir saßen wie betäubt da, ohne die erlesenen Gerichte anzurühren, und hatten keinen Blick mehr für die Schönheit um uns und unter uns. Jeder dachte an den anderen und an die beiden Schreiben, die einen Abgrund zwischen uns aufrissen, so tief und unüberwindlich wie zwischen Leben und Tod. Wir kehrten nach Threshold zurück. Ich legte Protest ein, aber man tat meine Argumente mit einem Achselzucken ab. Ich versuchte zu erreichen, dass sie Mary Gay zu meiner Stellvertreterin ernannten, aber sie erklärten, das Personal für meine Kompanie sei bereits zugewiesen. Ich machte geltend, dass die meisten meiner künftigen Untergebenen vermutlich noch nicht einmal geboren waren. Dennoch sei die Aufstellung abgeschlossen, hieß es. Ich gab zu bedenken, dass fast ein Jahrhundert vergehen würde, ehe ich Sterntor erreichte. Sie entgegneten, die militärische Führung plane nun einmal in Kategorien von Jahrhunderten. Die Kategorie Mensch kam in ihren Überlegungen nicht vor. Wir verbrachten noch einen Tag und eine Nacht zusammen. Je weniger darüber gesagt wird, desto besser. Es war nicht nur die Trennung von zwei Menschen, die sich liebten. Jeder von uns stellte für den anderen die einzige Verbindung zu früher dar, zur Erde, unserer Kindheit und Jugend. Der groteske, perverse Planet, für dessen Erhaltung wir kämpfen sollten, war uns fremd. Als Mary Gays Shuttle startete, war es, als polterte ihr Sarg ins Grab. Ich mietete einen Computer, fand die Orbitaldaten und die Startzeit ihres Schiffs heraus und berechnete, dass ich ihren Abflug von unserer Wüste beobachten konnte. Ich landete auf der Felsnadel, wo wir gemeinsam gefastet hatten, und sah zu, wie im Morgengrauen ein neuer Stern über dem westlichen Horizont auftauchte. Er leuchtete strahlend auf und verblasste dann, während er sich entfernte, wurde zu einem Lichtpunkt unter vielen, ehe er ganz erlosch. Ich trat an den Klippenrand. Meine Blicke wanderten den schroffen Felshang entlang, der 500 Meter tiefer in die erstarrten Wogen des Dünenmeers tauchte. Ich setzte mich und ließ die Füße über dem Abgrund baumeln, gedankenleer, bis die ersten schräg einfallenden Sonnenstrahlen die Dünen in ein sanftes, verführerisches Chiaroscuro-Relief verwandelten. Zweimal setzte ich zum Sprung in die Tiefe an. Dass ich den Plan wieder aufgab, hatte nichts mit der Angst vor Schmerzen oder vor dem Verlust des Lebens zu tun. Der Schmerz wäre nicht mehr als ein heller Funke gewesen, und der Verlust hätte letzten Endes nur die Armee betroffen. Aber es wäre ihr endgültiger Triumph über mich gewesen, mir nun auch den Tod aufzuzwingen, nachdem sie mein Leben so lange beherrscht hatte. Diesen Sieg wollte ich ihr nicht gönnen. So viel war ich dem Feind schuldig.